Kundgabe 6782. Empfangen am 12.03.1957. Echte und falsche Propheten. Was auch unternommen wird, um die Wahrheit zu verdrängen, sie wird doch den Sieg davontragen, wenngleich der Irrtum zahllose Opfer fordern wird. Doch wer ernsten Willens ist, zur Wahrheit zu gelangen, der erkennt auch sicher den Irrtum als solchen, und er ist keine Gefahr mehr für ihn. Dass aber zumeist die Menschen dem Irrtum verfallen, ist erklärlich, weil der Irrtum immer gewisse Vorteile einem Menschen verspricht, sei es geistig oder auch irdisch. Und die Menschen sind immer darauf bedacht, sich Vorteile zu verschaffen. Sie lieben nicht die Wahrheit um der Wahrheit willen, sondern es muss für sie immer ein Vorteil damit verbunden sein, dann erst sind sie bereit, sie anzunehmen. Die reine Wahrheit aber stellt alles klar und unverhüllt vor Augen und kann für den Menschen auch insofern Nachteile bringen, wenn ihm die Welt, sein irdisches Wohlergehen, noch zu viel bedeutet. Und darum findet sie oft wenig Anklang. Darum ist der Mensch lieber bereit, Irrtum anzunehmen als Wahrheit, weil er sich immer einen gewissen Vorteil verspricht, weil der Irrtum eher seinen Wünschen entgegenkommt. Und so auch wollen die Menschen nichts wissen oder hören von einem Untergang der Erde, von einem Vergehen alles Lebens und aller Schöpfungen auf der Erde. Und was ihnen nun unter dem Deckmantel der Wahrheit angeboten wird, was ihnen doch noch einen Hoffnungsschimmer gibt, dass das Ende aufzuhalten ist, das nehmen sie an und vertreten es eher als die reine Wahrheit, die ihnen darum auch Verpflichtungen auferlegt, weil sie sich auf ein sicheres Ende vorbereiten müssten. Es werden sich immer Propheten finden, die das Ende ankünden im Auftrag Gottes, und auch solche, die im Auftrag seines Gegners reden, die als falsche Propheten jene Ankündigungen zu entkräften suchen, die den Menschen Versprechungen machen, aber sie nicht auf das sichere Ende hinweisen, sondern ein solches als abwendbar hinzustellen suchen. Und wieder werden diese Propheten mehr Anklang finden, denn die Menschen wollen es nicht, dass ein Ende kommet. Also nehmen sie lieber die Lehren an, die ihnen einen Vorteil versprechen. Wer in völliger Unkenntnis lebt, dem wird auch ein Beurteilen dessen, was Irrtum und was Wahrheit ist, schwerfallen. Wer aber schon in ein geistiges Wissen eingeweiht wurde, der braucht dies nur als Prüfstein für Wahrheit und Irrtum anwenden, was eine Lehre bezweckt, was sie verfolgt. Will sie dem Menschen eine höhere Erkenntnis vermitteln, will sie die Veredelung seines Wesens erreichen, will sie ihm verhelfen, sich von der Materie zu lösen, dann ist sie auch göttlichen Ursprungs und als Wahrheit zu werten. Ist dagegen die Absicht erkennbar, ein verbessertes irdisches Wohlleben zu schaffen, was oft unter dem Deckmantel der Frömmigkeit geschieht, dann können solche Lehren unbedenklich abgelehnt werden als irrig und vom Gegner Gottes in die Welt gesetzt. Aber es werden in der Endzeit sich viele falsche Propheten hervortun in seinem Auftrag. Denn gerade das Ende wollen weder der Gegner noch seine Anhänger wahrhaben. Und also werden auch die Menschen, die mit einem Ende rechnen, wieder genarrt werden von ihm. Er wird sie in Verwirrung stürzen, er wird den Ankündigungen echter Propheten Äußerungen falscher Propheten entgegenstellen. Denn in der Endzeit wird die Finsternis stets dichter werden, und wer ein Licht hat, der soll es hüten, dass es nicht verlöscht werde. Denn er kann es, wenn seine Wahrheitsliebe stark ist, wenn er nur Gott und sein Wort gelten lässet. Wer aber sich an dem sanften Schein des göttlichen Liebelichtes nicht genügen lässt, dessen Augen suchen Blendlichter, und er verwendet keine Sorgfalt mehr auf das Lichtlein, das ihm leuchtete in dunkler Nacht. Und dann kann es mit Leichtigkeit verlöscht werden vom Gegner Gottes. Und sein Trick ist ihm gelungen. Er trat selbst als Engel des Lichtes auf und er fand seine Opfer. Die Welt und das Verlangen nach ihr haben gesiegt. Denn was er ihnen unterbreitet, hören die Menschen lieber, weil es ein Ende der Erde, ein baldiges Vergehen, das Ende der alten und Beginn einer neuen Epoche in Frage stellt. Also die Menschen glauben lässet, selbst darüber bestimmen zu können. Diesen Vorteil ersehen sie sich. Und daran schon ist das Wirken des Satans zu erkennen, dass er die Menschen glauben macht, die Durchführung des Heilsplanes Gottes aufhalten oder abwenden zu können. Doch es gehört auch dieses Wirken zu den sichtlichen Zeichen des Endes. Und er wird noch viele Anstürme unternehmen gegen die Wahrheit und gerade dort besonders am Wirken sein, wo er keine Abwehr findet durch absolutes Wahrheitsverlangen. Denn dort wird die Lüge nicht erkannt und dort hat er leichtes Spiel. Aber er wird nicht täuschen können, die für Gott und seinem Auftrag tätig sind. Denn diese sind von seinem Geist erleuchtet und sie werden stets die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden vermögen. Amen.